Das Begräbnis von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Begräbnis. Mir war im Traum, sie täten dich begraben, an einem Sonntag draußen und am Wald, mit Singen und mit Beten. Leisen Trittes durch die Seitenpforte naht dich traurig, entblößten Hauptes von hinten der Versammlung. Da stockte plötzlich der Gesang, erstaunt, mit scheuen Blicken starrten sie nach mir. Die Messner zischelten. Ein Gärtnerjunge schob mir mit dienstbeflissenem Grinsen heimlich durch meine Finger einen Kranz von Dornen. Aber die Menge teilend trat der Pfarrer mir feierlich entgegen, schrieb das Kreuz auf meine Stirn, legte die heilige Schrift mir auf die Brust und las mit lauter Stimme: Vergib, auf dass man dir vergebe, las er. Da regte sich's im Dornenkranz und wuchs und quoll wie Blust im Frühling. Rote, samtne, großmächtige Königsrosen fraßen wuchernd die lichte Luft, den leiderfüllten Kirchhof. Blieb nichts mehr übrig als ein stilles Antlitz, vom Schmerz verschönt, die Heimataugen wehmütigen Blickes mich grüßend durch die Rosen. Ende von Das Begräbnis, aufgenommen von Elli, Juli 2014.